Die Mitarbeiter der zentralen Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, wie der stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, Cho Myung-jin, kritisierten in ihren Stellungnahmen vom 29. August das südkoreanische Regime, das die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel verhindert.